Das Spektakel ist insofern der materielle Aufbau wieder einer solchen religiösen Illusion. Das Spektakel drängt die wirklichen Begierden, die es jetzt aus einer reflektierten Warte zu falschen bzw. verkehrten Bedürfnissen verkehrt hat, in die, die Situationisten nennen das, in die entfernten Zonen des revolutionären Unbewussten zurück. Und ähnlich wie die Religion in vorkapitalistischer Zeit konserviert dann das Spektakel diese Bewusstlosigkeit. Debord nennt deshalb das Spektakel auch ein Pseudo-Heiliges und eben als materieller Wiederaufbau dieser vorkapitalistischen religiösen Illusion. Hier kann man jetzt vielleicht einen Verweis auf die Feuerbachsche Religionskritik noch anbringen. Bei Feuerbach, seine Religionskritik, so ist mal ganz grob schlechtig hemdsärmlich, um das zu umreißen, hat also ihren Knackpunkt darin, dass die Menschen ihre eigenen Gattungskräfte, also alles, was ihnen möglich ist, in ihrer Handlung zu entfalten, diese Möglichkeiten ihrer eigenen Handlungen projizieren sie auf einen absolut gedachten Gott und der dann als das Absolute als das Absolute anerkennen lässt. Und mit der Durchsetzung in der kapitalistischen Produktionsweise, mit der Durchsetzung, das ist jetzt dann die Weiterentwicklung dieser Feuerbachschen Religionskritik bei Marx, mit der Durchsetzung der Wertform in der kapitalistischen Produktionsweise verweltlicht sich nun dieser Zusammenhang. An der Stelle des Absoluten, wofür die Metapher Gott steht, nimmt nun der Wert in allen seinen Ausformungen als Geld bzw. als Kapital und so weiter, als Lohnfetisch und so weiter, nimmt nun diese Stelle ein, und die privatisierten Menschen verausgaben nun ihre Gattungskräfte in der Weise, die Marx beispielsweise in der dritten Eigentümlichkeit der Äquivalentform beschreibt, in seiner Wertformkritik, nämlich dass die Privatarbeit der Menschen zur Form ihres Gegenteils wird, zur Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form in dieser dritten Eigentümlichkeit. Das heißt, dass hier ist die Äquivalentform ist ja diese Keimform für die Geldform in der Marxischen Analyse. Und diese Geldform entwickelt sich dann weiter in die Kapitalform. Und ähnlich in seiner Argumentation geht auch Guy Debord in Gesellschaft des Spektakels vor. Er beschreibt nämlich, das ist eine sehr kühne Hypothese von Guy Debord, er beschreibt nämlich des Spektakels als die andere Seite des Geldes. Das heißt, das Geld ist die Wertseite. Insofern müsste das Spektakel die auf der relativen Wertform stehen, also die Gebrauchswertseite darstellen. Und insofern, wie auch Debord schreibt, dass das Spektakel via seiner Flut von Bildern sich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Also er schreibt dann, das Spektakel ist das Geld, das man nur anblickt. Die Totalität des Gebrauchs, also des Gebrauchen Könnens, überhaupt von allen Momenten, Gegenständen und so weiter, hat sich dann im Spektakel gegen die Totalität einer abstrakten Vorstellung ausgetauscht.